Soll ich nicht in ein Tor hineinschlüpfen und abwarten? Nein, das ist gefährlich. Soll ich nicht das Beil fortwerfen? Soll ich nicht eine Droschke nehmen? Zu gefährlich, zu gefährlich. Seine Gedanken verwirrten sich. Endlich kam die Seitenstraße. Er bog halb tot in sie ein. Hier war er zur Hälfte schon gerettet und ward sich dessen auch sogleich bewusst. Hier erregte er kaum Verdacht, zudem war diese Straße stark belebt und er verlor sich hier wie ein Sandkorn in der Menge. Aber all diese Qualen hatten ihn so erschöpft, dass er sich kaum mehr fortbewegen konnte. Der Schweiß rann ihm in Tropfen herunter, sein Hals war ganz nass. »Der hat sich aber volllaufen lassen«, rief ihm jemand nach, als er den Kanal erreichte. Er war kaum noch bei Besinnung. Je weiter er ging, umso schlimmer wurde es. Plötzlich erschrak er, als er an den Kanal kam. Denn dort gab es nur wenige Menschen, da konnte er leichter auffallen, und so wollte er wieder in die Seitengasse zurückgehen. Obgleich er am Umfallen war, machte er doch einen Umweg und kam von einer anderen Seite nach Hause. Noch fast besinnungslos schritt er durch den Torweg seines Hauses. Er war schon die Treppe hinaufgestiegen, da erst fiel ihm das Beil ein. Eine überaus wichtige Aufgabe stand ihm noch bevor, das Beil zurückzulegen und es unbemerkt zu tun. Er hatte nicht mehr die Kraft zu überlegen, ob es nicht vielleicht viel besser wäre, das Beil gar nicht mehr auf seinen früheren Platz zurückzubringen, sondern es irgendwo auf einem fremden Hof wegzuwerfen. Doch alles ging gut ab. Die Tür zur Wohnung des Hausknechtes war nur angelehnt, nicht abgeschlossen, also konnte man annehmen, dass der Hausknecht zu Hause war. Aber er hatte die Fähigkeit zu überlegen schon so weit verloren, dass er einfach auf die Wohnung losging und die Tür öffnete. Hätte der Hausknecht ihn in diesem Augenblick gefragt, was er wolle, er hätte ihm einfach das Beil in die Hand gegeben. Der Mann war aber auch diesmal nicht da, und so konnte er das Beil wieder auf seinen Platz unter die Bank legen und es sogar wieder mit einem Holzscheit bedecken. Keine Seele begegnete ihm auf dem Weg zu seinem Zimmer. Die Tür zur Wohnung der Wirtin war geschlossen. Nachdem er in sein Zimmer eingetreten war, ließ er sich so, wie er war, auf den Divan fallen. Er schlief nicht ein, verfiel aber in einen Halbschlummer. Wenn jemand jetzt in sein Zimmer getreten wäre, wäre er aufgesprungen und hätte geschrien. Bruchteile irgendwelcher Gedanken wirbelten in seinem Kopf durcheinander, aber er konnte keinen einzigen erfassen, bei keinem verweilen, so sehr er sich auch anstrengte.